Hinaus in die Ferne mit Butter, Brot und Speck. Das essen wir so gerne, das nimmt uns keiner weg. Und wer das tut, und dem hauen wir auf die Schnut, dem hauen wir auf die Nase, bis das so blut. Und wer das tut, dem hauen wir auf die Schnut, dem hauen wir auf die Nase, bis das so blut. Gesang. Der Freiheit hauch, wie kräftig und den Bauch, ein schönes, frohes Leben gefällt uns auch. Der Freiheit hauch, wie kräftig und den Bauch, ein schönes, frohes Leben gefällt uns auch. Auf die Nase, bis das so blut.